Zum 46. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il besuchte am 24. August das Corps der ausländischen Wirtschafts- und Handelsräte in der TVRK die Pyongyanger Kulturausstellung. Die Gäste besichtigten die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre klassischen Werke und die Bücher der TVRK. Anschließend sahen sie sich einen Videofilm an, der den revolutionären Willen der Armee und Bevölkerung der TVRK dazu veranschaulichte, in der anti-imperialistischen und anti-amerikanischen Konfrontation endgültigen Sieg zu erringen.